nicht laut, doch er gibt sich so, wie ihr es braucht. Er stimmt nicht mit ein ins Gebet, von dem ihr